Ihm nicht. Was bringst du lebend die Braunen heim? Nach besseren Gesellen sucht ich, als daheim mir einer sitzt. Im tiefen Walde mein Horn ließ ich hallen, da ertönen, ob sich froh mir gesellte ein guter Freund. Das frug ich mit dem Getön. Aus dem Busche kam ein Bär, er hörte mir brummen zu. Er gefiel mir besser als du, doch bessere fänd ich wohl noch. Mit dem Zehnmasten zähm ich ihn an, die Schäden und die Schwerte zu tragen. Ich schuf die Waffe scharf, ihre Schneide wirst du dich freuen. Und seine hellische Schneide ist der Stahl, ich hab und fehl.